Kapitel 3. Angela und Mehmet haben nach langen Gesprächen beschlossen, zusammenzuleben. Sie ist mit ihrem Kater Moritz in die Wohnung von Mehmet gezogen. Sie ist glücklich. An der Volkshochschule in der Wassertorstraße lernt Angela in einem Kurs die türkische Sprache. Wir machen eine kleine Pause, sagt Sevil Akman, die türkische Kursleiterin. Die Teilnehmer, 10 Frauen und 2 Männer, stehen auf. Sie sprechen miteinander. Die Kursteilnehmer reden sich mit Vornamen an. Das hat Sevil Akman vorgeschlagen. Auf den Tischen stehen Namensschilder. Konstanze sitzt im Kurs neben Angela. Sie kennen sich aus dem türkischen Geschäft, in dem Konstanze und Patrick gerne einkaufen. Zwischen Angela und Konstanze besteht ein freundschaftliches Verhältnis. Ich finde es richtig, dass du dich von Markus getrennt hast. So konnte es nicht weitergehen. Das ist ganz schön mutig von dir, so schnell eine neue Beziehung einzugehen und zusammenzuziehen, oder? Erwartungsvoll sieht Konstanze ihre Freundin an. Angela lässt sich mit der Antwort Zeit. Nachdenklich antwortet sie: Das stimmt. Ich bin selbst überrascht, aber es ist halt passiert. Mehmet schenkt mir die Aufmerksamkeit, die Markus mir nicht mehr gibt. Er ist höflich, zuvorkommend und liebevoll. Er umwirbt mich. Ich bin in ihn verliebt. Angela lacht. Außerdem ist Mehmet der beste Türkischlehrer, den du dir vorstellen kannst. Kann ich. Im Kurs bist du die Beste. Konstanze beneidet ihre Freundin. Ihr fällt Türkisch schwer. Als Sozialpädagogin an einer Schule mit einem hohen Ausländeranteil muss sie so schnell wie möglich die Sprache lernen, die viele Schüler sprechen. Sie hat schlechte Karten, wenn sie nicht versteht, worüber ihre Schüler reden. Obwohl Angela und Konstanze erst seit kurzer Zeit an dem Sprachkurs teilnehmen, können sie schon viel sagen. Wie sie heißen, woher sie kommen, welchen Beruf sie haben. Und sie können über persönliche Neigungen sprechen, Ansichten äußern und begründen, jemandem zustimmen und widersprechen. Konstanze und Angela sind zufrieden. Trinken wir nach dem Kurs noch etwas zusammen? Schlägt Konstanze vor. Heute Abend nicht, sagt Angela und ist stolz darauf, in türkischer Sprache einen Vorschlag abzulehnen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Der Unterricht geht weiter, sagt die energisch wirkende, 1,65 Meter große, dunkelhaarige Kursleiterin auf Türkisch. Die Kursteilnehmer haben sie verstanden.